mit Piloten. War's Rudern verboten? Verbogen das Steuer auf den Hügeln dieser Stadt. Nur kaputtes Gemäuer, es bleibe dort, wer bleiben mag. Im Boot mit Piloten. Sind wir froh, wenn wer erzählt vom Strand und steilen Weg, steilen Weg. Verwirrt im Silberwalde stand, nicht wusst, wo die Sonne aufgeht, wo die Sonne aufgeht. Im Boot mit Piloten, hab Millionen geboten. Versetzt all die Freunde auf den Hügeln dieser Stadt, nur kaputte Gebäude. Hänge dran, wer hängen mag, im Boot mit Piloten. Was sind wir froh, wenn wer erzählt vom Strand und steilen Weg, steilen Weg. Verwirrt im Silberwalde stand, nicht wusst, wo die Sonne aufgeht, wo die Sonne. Doch vergehen vergangene Zeit, wir waren nicht so weit zu dieser Zeit. Und wer von hinten Steine wirft, eigene Wunden tief verschürft, denn bloß keinen Frieden in die Köpfe kriegen. Mach mir keinen Reim auf Liebe. Wann werden wir's gewohnt? Wann werden wir's gewohnt? Wann werden wir's gewohnt? Wann werden wir's gewohnt? Wann werden wir's gewohnt? Im Boot mit Piloten. Wir machen wahrscheinlich etwas.